Neulich bin ich auf YouTube über ein Video von Ennovation mit dem Titel Warum wir Feminismus brauchen gestoßen. Darin nimmt er die Reaktion auf Jennifer Rostocks Musikvideo Hengstin zum Anlass, für Feminismus zu werben. Die Punkte, die Enno dabei macht, sind relativ oberflächlich und unoriginell. Deshalb kommentiere ich hier nicht nur ihn, sondern sage auch, was mich an dem Lied stört. Nur damit man kurz weiß, worum es geht. Die Frontfrau Jennifer Weiss zeigt sich im Video ziemlich freizügig und singt darüber, dass Frauen selbstbewusste Hengstinnen sein können und nicht nur Männerbosse sein sollten. Im Prinzip schön und gut und auch richtig, aber dabei droppt sie unter anderem solche Zeilen. Sie besaufen sich am Testosteron, bis sie reiern. Ich sehe so viele Männer und so wenig Eier. Schon eine lyrische Spitzenleistung, die bei mir nicht negativ aufstoßen würde, wenn sie nicht zumindest einen Doppelstandard in puncto Sexismus erahnen lassen würde. Ich meine, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die meisten Hengstinnen folgende Textzeile nicht als frauenfeindlich einstufen würden. Sie besaufen sich am Östrogen, bis sie kotzen. Ich sehe so viele Frauen und so wenig... Ja gut. Mir fällt jetzt kein Reim ein, aber ihr ahnt vielleicht, worauf ich hinaus will. Wenn man die Zeile zunächst in Ordnung findet, sie aber als sexistisch kategorisiert, sobald man die Geschlechter tauscht, wäre das schon ziemlich heuchlerisch. Heute will ich euch mal erklären, wieso wir aus meiner Sicht Feminismus brauchen. Und das anhand eines Songs von Jennifer Rostock mit dem Namen Hengstin. Ich meine, man muss den Song musikalisch nicht mögen. Ich persönlich finde den Rap auch nicht so geil. Aber die Leute disliken ja wegen der Message. Zumindest die meisten. Und das ist was, was mich total stört. Weil das ein feministisches Lied ist. Enno, ich glaube auch, dass das Lied vermutlich hauptsächlich aufgrund seiner feministischen Inhalte kritisiert wird. Denn der Song und die Band zeigen viele der negativen Elemente, die den aktuellen Feminismus in Deutschland prägen. Offene Türen einrennen, aus Prinzip rebellieren, Doppelmoral stigmatisieren und selbstgerecht die eigene Ideologie propagieren. Ähnlich wie viele deutsche Feministen übernimmt Jennifer dabei einfach einige Dinge aus den USA. Der Musikstil, die Idee, sexualisiert Frauenpower darzustellen, die Ästhetik und die provokante Attitüde sind von der amerikanischen Rapperin Brooke Candy kopiert. Die macht das alles schon seit einem halben Jahrzehnt und ist vermutlich von Leuten inspiriert, die das schon seit einem halben Jahrhundert machen. Aus Angst vor der GEMA spiele ich hier keine Musikvideos mit Audiospur ab und ich will auch keine Rap-Analyse à la Julians Blog machen. Aber wer möchte, kann sich die Videos ja mal zum Vergleich angucken. Vor dem Hintergrund, dass fast alles kopiert ist und kaum kreative Eigenleistung erbracht wurde, ist es schon ziemlich erstaunlich, dass die Sängerin Jennifer Weiss Hengstin als einen persönlichen Song bezeichnet. Aber hey, Integrität und Third-Wave-Feminismus gehen erfahrungsgemäß selten Hand in Hand. Feminismus ist was verdammt Wichtiges, weil wir eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen brauchen. Vergleichbare Studien habe ich für Deutschland nicht gefunden. Aber gucken wir mal in die USA. Etwa 85% aller US-Amerikaner sind für Gleichberechtigung. Und nur 18% würden sich selbst als Feministen bezeichnen. Demnach spielt diese politische Bewegung heutzutage eine sehr untergeordnete Rolle bei der Erfüllung ihrer eigenen Ziele. Ist also de facto alles andere als wichtig. Und das zeigt auch eindeutig, dass ein Großteil der Menschen zwar mit den angeblichen Absichten von Feminismus übereinstimmt, aber mit dem Label an sich nichts zu tun haben möchte. Zu Recht. Denn innerhalb dieser Ideologie werden teilweise Ideen und Mythen verbreitet, von denen sich rationale Leute in der Regel distanzieren. Selbst der großzügigste Mathelehrer würde einem in einer Klausur für die Gleichung Feminismus ist gleich Gleichberechtigung ja wohl höchstens die Hälfte der Punktzahl geben. Es kann doch nicht sein, dass eine Person aufgrund ihres Geschlechts weniger wert ist oder schlechter behandelt wird. Genau das erlebt man bei modernen Feministen leider ziemlich häufig. Ob Susie Grime auf YouTube oder Alina Stiegler im ARD. Da werden Männer stigmatisiert und sexistische Begriffe wie Mansplaining salonfähig gemacht. Frauen verdienen durchschnittlich weniger als Männer. Es gibt viel weniger Frauen in hohen Ämtern als Männer. Da könnte man ja noch irgendwie argumentieren, ja, es ist Zufall. Ganz ehrlich, wie gebetsmühlenartig dieses Argument aus der Feministenbibel zitiert wird, ist schon erschreckend. Enno, du solltest dir einfach mal eine Playlist feministische Mythen angucken und dann würden sich viele deiner Vorstellungen direkt in Luft auflösen. Kurz gesagt, der unterschiedliche Durchschnittsverdienst von Mann und Frau ist kein Indikator für eine Diskriminierung der Frau. Dafür muss man nicht mit Zufall argumentieren, denn es gibt viele erklärende Faktoren dafür, die man erfassen kann. Mich regen diese Leute auf, die denken, dass hier in Deutschland Frauen total benachteiligt werden. Das ist so ein Bullshit. Und genau das ist das Problem, wenn man Gleichberechtigung durch die feministische Linse betrachtet. Man sieht nur eine Seite der Medaille. Du stellst fest, dass Frauen nicht so oft in Chefetagen zu finden sind und schließt daraus, dass Frauen in Deutschland benachteiligt werden. Aber Enno, weißt du, wo man Frauen auch relativ selten findet? Im Gefängnis. 90% der Inhaftierten sind männlich. Oder auch auf der Straße. 75% der Obdachlosen sind männlich. Außerdem sind die Opfer von Arbeitsunfällen mit Todesfolge ebenfalls zu über 90% männlich. Wenn die Arbeit sie nicht tötet, nehmen viele Männer das dann einfach selbst in die Hand. Männer machen 90% der Selbstmorde aus. Es hat schon eine verdammt lange Zeit gedauert, bis Frauen offiziell als gleichberechtigt angesehen wurden, also in den Gesetzestexten und so weiter. Frauen konnten Ewigkeiten nicht wählen, durften alle möglichen Sachen nicht. Und das ist immer noch in den Köpfen drin. Du erwähnst mehrmals, dass Frauen in der Vergangenheit kaum Rechte hatten und zum Beispiel nicht wählen durften. Irgendwie wartet man die ganze Zeit darauf, dass du mal mit einem Datum rausrückst, aber es kommt nie etwas Konkretes. Ich habe das kurzerhand mal für dich übernommen. Also, das erste Frauenwahlrecht auf deutschem Boden wurde im Reichswahlgesetz in § 2 umgesetzt. Und zwar am 30. November 1918. 98 Jahre ist das her. Mein Uropa, den ich nie gekannt habe, hat zu dieser Zeit gelebt. Das hat deshalb natürlich einen direkten Einfluss auf meine Denkweise. Ernsthaft, wenn man solche historischen Dinge heranziehen muss, um dafür zu werben, warum wir in der Gegenwart Feminismus brauchen, sollte man die Standfestigkeit der eigenen Argumente eventuell nochmal überdenken, Enno. Was ich so mitgekriegt habe, haben wir eine Bewegung, dass Feminismus total verschrien wird und total einen schlechten Ruf hat, weil Leute sich auf Einzelfälle konzentrieren, wo irgendwie dann eine Frau dafür ist, dass alle Männer umgebracht werden oder so. Hamid Abdelsamad hat einmal treffend formuliert, die Mehrheit ist irrelevant, wenn sie untätig ist. Wenn also diese Einzelfälle das Klima der Bewegung repräsentieren, ist es auch naheliegend, sich darauf zu konzentrieren. Du ziehst hier mit Jennifer Rostock ja selbst einen Einzelfall heran und dafür, dass dieser für dich ein Paradebeispiel für Gleichberechtigungskampf und Vorzeigefeminismus ist, gibt es da ziemlich viele Kritikpunkte. Sie sagt selber im Text, ich glaube nicht, dass mein Körper eure Sache ist. Schön, dass sie diese Auffassung vertritt. Leider ist sie bei der Zuordnung, was wessen Sache ist, bei anderen Leuten offenbar nicht so streng. So postet sie als Reaktion auf einen Song von Basultan Hengst ein Zitat eines Sexualpsychologen, der ihm ein Defizit irgendwo im Inneren diagnostiziert. Okay, aber was würde Jennifer denn vermutlich sagen, wenn da ihr Name statt Basultan Hengst stehen würde? Wäre es dann auch nur ein kleiner Seitenhieb, den man weglachen kann, oder würde sie auf die Barrikaden gehen und sagen, meine Sexualität ist nicht eure Sache? Wer sagt, dass Frauen keine Nachteile in Deutschland haben und mit keinem Hass oder so aufgrund ihres Geschlechts zu kämpfen haben, dann lest euch die fucking Kommentare unter diesem Video durch, Jennifer Rostock, Hengstin. Oha, YouTube-Kommentare zu einem kontroversen und provokanten Video. Das beste Fundament für die Bildung einer differenzierten Meinung. Man kann festhalten, dass mich der Song Hengstin eigentlich nicht weiter stören sollte. Immerhin kann von mir aus jeder seine Sexualität ausleben, wie er will, kann ein Boss werden oder was auch immer. Wie so oft stört mich aber hauptsächlich die Doppelmoral und dass Jennifer Weist ihren eigenen Ansprüchen nicht entspricht. Das Lied wird als feministische Hymne für Frauenpower gefeiert und aus unsachlicher Bigotterie wird durch die feministische Linse eine geniale Persiflage. Lieber Enno, genau dieses mit zweierlei Maßmessen ist wohl auch einer der Hauptgründe dafür, warum der Begriff Feminismus so negativ besetzt ist und wir die Bewegung, zumindest im Westen, nicht mehr brauchen. Also Freunde, bleibt logisch.